vom Fischen und Finden und von ganz großer Kunst. Der Drang ist zu groß, der Drang, den Datenberg, der inzwischen das Terabyte überschritten hat, weiterhin händisch zu durchwühlen. Wir wissen ja, dass es wenig sinnvoll ist, in UX jetzt nach einzelnen Menschenbegriffen oder Sachverhalten zu suchen, weil wir jede einzelne Suche, die zu nichts führt, wiederholen müssen, sobald die Daten wieder gewachsen sind. Aber wir halten es nicht aus. Immer wieder setzen wir uns eine schnelle halbe Stunde vor den Laptop und werfen unser Netz in den Datensee, der jede Woche größer wird. Wir fischen. So nennen das unsere ICIJ-Kollegen und wünschen Happy Fishing. Der Witz ist, wir finden fast immer etwas. Jedes einzelne Mal, wenn wir länger als 20 Minuten Stichwörter eingeben, finden wir irgendeine Spur, irgendetwas, das illegal klingt, außergewöhnlich, amüsant oder einfach nur spannend. Wir können es nur nicht auf der Stelle ausrecherchieren, weil uns dafür die Zeit fehlt und jeder Fall auf seine eigene Weise kompliziert ist. Wir legen also alles, was erstmal gut klingt, in einem verschlüsselten Ordner auf unseren Computern ab, benennen den neuen Unterordner irgendwie und dann liegt er da. Manchmal ist das, was wir sehen, aber auch so gut, dass wir doch gleich tiefer eintauchen. Aus irgendeinem Grund kommen wir auf die Idee, das Wort Painting einzugeben. Man hat meist schnell wieder vergessen, welcher Intuition man beim Fischen gefolgt ist und wir sehen hunderte Treffer. Auch wieder schlecht. So lange wollen wir uns mit Zufallssuchen ja nicht aufhalten. Aber einer der ersten Treffer verweist auf ein Gemälde von Amedeo Modigliani. Es heißt Homme assis appuyé sur une canne. Amedeo Modigliani war ein italienischer Maler, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris lebte, umgeben von Zeitgenossen wie Pablo Picasso und Pierre-Auguste Renoir. Homme assis, appuyé sur une canne, soll er 1918 gemalt haben, sagt uns eine schnelle Recherche. Es zeigt, wie der Name sagt, einen Mann mit einem Stock und es ist viele Millionen wert. Schon in der Vorschau der Suchmaske ist ersichtlich, dass die Datei, die unser Bild erwähnt, ein Gerichtsdokument ist. Wir holen es aus den Daten und sehen, dass ein Franzose namens Philippe Maestracci die Heli Nachmat Gallery in New York verklagt. Und zwar eben wegen dieses Bildes von Modigliani. Kurzfassung: Maestracci erhebt Anspruch auf das Bild, das seinem Großvater von den Nazis gestohlen worden sein soll. Die Heli Nachmat Gallery hingegen erklärt, weder gehöre ihr das Bild noch werde es derzeit bei ihr ausgestellt. Heli Nachmat ist der sehr reiche Sohn des noch wesentlich reicheren David Nachmat, der wiederum ein Milliardär libanesischer Abstammung ist, mit italienischem Pass und Wohnsitz in Monaco. Heli Nachmat ist ein bekanntes Gesicht in New Yorks Welt der Schönen und Reichen. Er leitet nicht weit vom Central Park eine Galerie für impressionistische und zeitgenössische Kunst, die Heli Nachmat Gallery. Anmerkung: Heli Nachmat antwortete bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine entsprechende Anfrage. Unter Kunstexperten gelten die Nachmats als die größte einzelne Käufermacht auf dem internationalen Markt. Einen Teil ihrer Kunstwerke bewahren sie in einem gut gesicherten Lagerhaus in Genf auf, einem sogenannten Freeport, darunter auch zahlreiche Picassos. Wir finden im selben Ordner, in dem auch das Gerichtsdokument liegt, es ist der Ordner einer Offshore-Firma namens International Art Center, kurz IAC, ein Fax der Wealth Management Abteilung einer großen Bank von Ende 2011. Sie bitten Mossack Fonseca, die von MOSFON gestellten Direktoren des International Art Center ein Dokument unterschreiben zu lassen, das bezeugt, dass Modiglianis Homme assis appuyé sur une canne jener Firma gehört. Beigelegt ist, manchmal ist Recherche so einfach, ein Kaufbeleg des Auktionshauses Christie's aus dem Jahr 1996 und ein Papier, das offenbar eine Art Eigentumsschein ist. Beide weisen das International Art Center als Eigentümer aus. Gelagert wird das Bild den Unterlagen zufolge im Genfer Freeport, wo ja auch die Kunstwerke der Nachmats liegen. Ein langer Artikel aus dem Wall Street Journal, erschienen im Oktober 2014, hilft uns dann zu verstehen, worum es geht. Die Geschichte, wie sie das Wall Street Journal erzählt, beginnt 1946 in Paris mit einem Schreiben, das der jüdischstämmige Kunstsammler Oskar Stettiner dort an die Behörden richtet. Es ist die Rückforderung seiner Gemälde, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Frankreich zwangsversteigert worden waren. Stettiner war 1939 aus Paris geflohen, seine Kunstwerke musste er zurücklassen. Die Nazis setzten einen Verwalter für seine Galerie ein, der in 4 öffentlichen Auktionen die Kunstwerke verkaufte, auch Om Assis appuyé sur une canne. 1947 machte sich ein staatlicher Ermittler daran, Stettiners Anspruch auf Rückgabe des Modigliani zu überprüfen. Der Mann fand tatsächlich den Käufer, der das Bild 1944 erworben hatte. Der Ermittler identifizierte ihn als John van der Klip. Nur wurde das Gemälde in kurzen Abständen noch 2-mal verkauft, zuletzt an einen US-Offizier, dessen Name und Adresse für den Pariser Ermittler nicht zu recherchieren war. Damit war die Suche zu Ende. Oskar Stettiner starb 1948, ohne seine Bilder je wiedergesehen, geschweige denn zurückbekommen zu haben. Der Modigliani blieb verschollen. Fast 50 Jahre. Erst 1996 tauchte er wieder auf, in jener Auktion von Christie's in London, bei der ihn das International Art Center laut unseren Dokumenten erwarb. Zur Herkunft war im Katalog lediglich zu lesen, das Bild werde von einem anonymen Käufer zur Versteigerung angeboten. Das International Art Center bezahlte dafür 3,2 Millionen Dollar. 12 Jahre später, im Herbst 2008 stand Om Assis appuyé sur une canne erneut zum Verkauf, diesmal bei Sotheby's. Der Wert wurde damals auf 18 bis 25 Millionen Dollar geschätzt. Zur Herkunft hieß es im Ausstellungskatalog, das Bild stamme möglicherweise aus dem Bestand des jüdischen Kunsthändlers Oskar Stettiner. Es war also nicht unwahrscheinlich, dass der Modigliani Nazi-Raubkunst war, der Om Assis fand bei Sotheby's keinen Käufer. Dafür wurde Mondex hellhörig, eine kanadische Kunstdetektei, die seit Mitte der 90er Jahre Nazi-Raubkunst aufspürt, um sie anschließend ihren rechtmäßigen Eigentümern oder deren Nachfahren zurückzugeben. Gegen Erfolgsbeteiligung, versteht sich. Mondex fand in Frankreich den einzigen Erben von Stettiner, den späteren Kläger, Philippe Maestracci, und macht sich in dessen Auftrag auf die Suche nach dem Bild und nach Beweisen dafür, dass Stettiner den Modigliani wirklich besessen hatte. Die Kunstdetektive stießen im Archiv der Biennale von Venedig auf ein Foto des Bilds. Und dazu heißt es, Oskar Stettiner habe es 1930 an die Biennale ausgeliehen. Nur, wo war das Bild jetzt? Nach der Versteigerung im Jahr 1996 hing der Modigliani jeweils einmal im Musée d'Art Moderne in Paris und der Royal Academy of Arts in London, 2-mal jedoch in der Halley Nachmad Gallery in New York. Maestracci setzt daher bei Nachmad an. Über seinen Anwalt lässt er 2 Briefe schreiben. Er bittet Nachmad um ein Gespräch. Es geht um Om Assis appuyé sur une canne und darum, dass er ihn zurückhaben möchte. Maestracci bekommt keine Antwort. Also geht Maestracci 2011 in New York gegen die Halley Nachmad Gallery vor Gericht. Das sind die Dokumente, die wir als erstes in den Daten gesehen haben. Wir weiten die Suche ein wenig aus und stellen fest, das Verfahren ist einige Instanzen höher noch anhängig. Wir sprechen mit dem ICIJ, die Organisation sitzt ja in Washington, von dort sind es nur ein paar Stunden Zugfahrt nach New York. Vielleicht hat ja einer der Kollegen Zeit, zum nächsten Prozesstag hinzufahren. Marina Walker klärt uns darüber auf, dass der Kollege Jake Bernstein längst im Thema ist. Er hatte unseren ersten Eintrag im Forum gelesen und sofort weiter recherchiert. Jake hat außerdem schon Kontakt mit Mondex, der Kunstdetektei, sowie den Anwälten des Klägers aufgenommen. Wir recherchieren in Pacer zu dem von den Nazis gestohlenen Modigliani. Die Abkürzung steht für Public Access to Court Electronic Records. Eine sehr nützliche Datenbank im Internet. Für ein paar Cent pro Dokument bekommt man darin die Unterlagen zu fast jedem Gerichtsverfahren, das in den Vereinigten Staaten anhängig ist oder war. Die Schreiben der Verteidigung, der Kläger, Beweisanträge, einfach so gut wie alles, was in einem Prozess an Schreibkram anfällt. Wir suchen den Fall Philipp Maestracci vs. Hallie Nachmat Gallery heraus. Auf dutzenden Seiten lesen wir, wie Maestraccis Anwalt den Weg von Oskar Stettiner über einen Zwischenhändler im Nazi-Auftrag sowie den erwähnten John Vanderclip bis hin zur Hallie Nachmat Gallery nachzeichnet. Alles klingt schlüssig und gut belegt. Hallie Nachmat versichert jedoch schriftlich, seiner Galerie habe der Modigliani zu keiner Zeit gehört. Er habe das Bild lediglich einmal für eine Ausstellung in seiner Galerie ausgeliehen. Nachmats Anwälte legen dem Gericht außerdem ein Schreiben des Auktionshauses Christie's vor, wonach das Bild 1996 nicht an die Hallie Nachmat Gallery, sondern an die panamaische Firma International Art Center verkauft worden sei. Dem hat Maestracci zunächst nichts entgegenzusetzen. 2012 zieht er die Klage zurück. 2014 versucht er, beziehungsweise ein seitens des Gerichts bestellter Verwalter des Erbes von Oskar Stettiner, es erneut. Beklagter ist diesmal nicht nur die Hallie Nachmat Gallery, sondern auch das International Art Center, dem das Bild ja angeblich gehört. Außerdem noch Hallie Nachmat und dessen Vater David. Das IAC und die Nachmats lassen sich von demselben New Yorker Staranwalt vertreten und der erklärt, das International Art Center sei der einzige Eigentümer. Niemandem sonst in der Welt, auch nicht den Beklagten Hallie Nachmat Gallery, Hallie Nachmat und David Nachmat gehört das Gemälde. Rein juristisch stimmt das, aber aus unseren Daten geht Folgendes hervor. Die International Art Center SA wird 1995 von Giuseppe Nachmat, dem älteren Bruder von David Nachmat und Onkel von Hallie Nachmat, gegründet. 2008 überschreibt er seine IAC-Anteile zur Hälfte an David Nachmat. Und wir finden ein Dokument vom 22. Oktober 2014, das David Nachmat in seiner Funktion als alleiniger Anteilseigner unterschreibt. Jener David Nachmat, der, wie gesagt, über seinen Anwalt vor dem Supreme Court des Staates New York noch 2015 behaupten ließ, dass das Bild nur dem IAC gehöre. Die verworrenen Eigentumsverhältnisse führen also dazu, dass der Erbe des Pariser Kunsthändlers gleich zwei Prozesse gegen falsche Parteien führt. Die Nachmats profitieren von der Undurchsichtigkeit ihrer Offshore-Konstruktion. Wir hätten gerne mit den beiden über das IAC und den Homme Assis Appuyé sur une Canne gesprochen. Unsere Anfrage blieb jedoch bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Der New Yorker Anwalt, der die Nachmats und das IAC vor Gericht vertritt, erklärte derweil in einem Interview, dass es irrelevant sei, wem das IAC gehöre. Und tatsächlich ist es so. Selbst wenn es dem Kläger am Ende gelänge, seinen Anspruch gegen das IAC durchzusetzen, könnte es passieren, dass er das Bild dennoch nicht in die Hände bekommt. Gegen eine in Panama ansässige Briefkastenfirma ein US-Urteil zu vollstrecken, kann eine zähe Angelegenheit sein. Ein Anwalt, mit dem wir den Sachverhalt lange diskutiert haben, beendete seine Einschätzung mit viel Spaß. Inzwischen sind es nur noch wenige Tage bis zum Treffen in Washington. Die Flüge sind gebucht, mit United Airlines soll es um 11.40 Uhr von München aus nonstop nach Washington gehen. Der Flug kann ein wenig heikel werden, denn wir werden unsere Daten mitbringen. Wir haben mittlerweile mehr als ein Terabyte. Das heißt, wieder müssen eine Festplatte verschlüsselt, ein versteckter Bereich darauf eingerichtet, die Daten aufgespielt werden. Das Prozedere kennen wir mittlerweile nur. Bislang haben andere die Festplatten über den Atlantik transportiert. Diesmal wird die Harddisk in unserem Gepäck liegen. Das macht das Ganze nicht unbedingt entspannter. Was, wenn wir aufgehalten werden? David Miranda, der Lebensgefährte des Edward Snowden-Vertrauten Glenn Greenwald, wurde auf dem Höhepunkt der NSA-Affäre von der britischen Polizei auf dem Flughafen London Heathrow festgehalten. Beamte durchsuchten sein Gepäck. Sie bedrohten mich die gesamte Zeit und sagten, ich würde ins Gefängnis gesteckt, wenn ich nicht kooperierte, sagte Miranda später. Am Ende gab er die Passwörter für seine Festplatten heraus. Was, wenn uns sowas auch passiert? Wenn die US-Behörden inzwischen von den Daten erfahren haben, Daten, die auch für Polizei und Geheimdienst, Steuerbehörden und Börsenaufsicht interessant wären, Daten, in denen vielleicht auch Schweinereien von Staaten zu finden sind. Wären wir cool genug, der US-Polizei nur das äußere Passwort zu sagen, ohne zu schwitzen, zu stottern oder sonst einen Hinweis zu geben, dass auf der Festplatte noch mehr versteckt ist? Kurzum, wir sind etwas nervös in diesen Tagen.